Kinderherzen lachen, wenn sie uns damit Freude machen. Wenn Kinderherzen weinen, wenn sich ihre Eltern scheiden und sie darunter leiden. Wenn Kinder uns fragen, wir nichts zu ihnen sagen. Wenn sie fast erschlagen, das Last wird sie ewig plagen. Wenn der Krieg bei euch nur so glüht, kein Kinderlächeln mehr erblüht. Wenn wir kleine Kinder nur benutzen und wir sie mit unseren perversen Spielchen beschmutzen. Sie können sich doch nicht wehren, sie können sich doch nicht von schützen. So etwas kann ich nicht unterstützen, also erhebe ich meine Stimme. Weitergehen, es kann nicht sein, dass ihr alles zerstört, was mit Leben zu tun hat. Wir müssen endlich eine Lösung finden, bevor alles ein Ende hat. Lass uns drüber reden, denn so darf es nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass ihr alles zerstört, was mit Leben zu tun hat. Jeder will leben. Jeder hat das Recht auf ein Leben. Also lass uns drüber reden. Denn so kann es nicht weitergehen. Dieser Erdball gehört uns allen. Also lass uns drüber reden. Denn so darf es nicht weitergehen. Get it twisted what we're talking about. Lasst sie wieder Kinder sein, denn auch du und ich, wir waren doch auch mal Kinder. Hast du das vergessen? Also lass sie wieder sie selber sein. Doch ihr Weg, der Krieg und die Schlacht bis in die Nacht, der Schmerz und die Wut, der Hass, das einsame Erwachen und ihre unschuldigen Augen werden vor lauter Angst ganz nass. Seht ihr das nicht? Wollt ihr das nicht? Oder wollt ihr es einfach nicht sehen? Wisst ihr habt, was ihr da tut? Ihr schändet kleine Kinder, ihr tötet sinnlos und überdeckt die Straße mit unschuldigem Blut. Wie unmenschlich kann man sein? Weitergehen. Es kann nicht sein, dass ihr alles zerstört, was mit Leben zu tun hat. Wir müssen endlich eine Lösung finden, bevor alles ein Ende hat. Lass uns drüber reden, denn so darf es nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass ihr alles zerstört, was mit Leben zu tun hat. Jeder will leben. Jeder hat das Recht auf ein Leben. Also lass uns drüber reden. Denn so kann es nicht weitergehen. Dieser Erdball gehört uns allen. Also lass uns drüber reden. Denn so darf es nicht weitergehen.